neue deutsche Säge und Lulu luftige. Ich hab Muskeln und nen durchtrainierten Bauch. Schöne Haare und viel Kohle hab ich auch. Ich hab ne Villa und nen Pool mit Blick aufs Meer. Meine Autos zähle ich schon lang nicht mehr. Ich reise jedes Jahr nur noch um die Welt. Glaub an Gott und weiß, dass nur die Liebe zählt. Ich bin belesen und hab viel Sinn für Kultur. Doch die Mädels schalten bei mir nur auf Stur. Und ich frage mich, woran es wirklich liegt, dass ne Frau immer auf meine Kumpels fliegt. Mein Onkel Jim aus Malle hat's kapiert. Er sagte mir zum Glück, wie's funktioniert. Mr. Brown kriegst du Frauen. Ich war einsam wie ein altes Haus am See. Hatte Asche, doch mein Herz war kalt wie Schnee. Jetzt dreht sich alles doch um 180 Grad. Ich hab jetzt mit der Sonne nen Vertrag. Ich laufe leicht bekleidet an den Strand und werd von allen Girls sofort erkannt. Mit Sonnenöl sieht das noch besser aus. Und jeden Abend hab ich volles Haus. Mr. Brown kriegst du Frauen. Mr. Brown kriegst du Frauen. Das ist luftige Kraft. Mr. Brown kriegst du Frauen. Mr. Brown kriegst du Frauen. Mr. Brown kriegst du Frauen.